Das Schwarzbuch des Kommunismus ist der Titel einer Aufsatzsammlung von 1997, in der 11 Autoren Verbrechen, Terror, Unterdrückung von kommunistischen Staaten, Regierungen und Organisationen darstellen. Der Herausgeber, der französische Historiker Stéphane Courtois, veröffentlichte das Buch am 6. November 1997, dem 80. Jahrestag der Oktoberrevolution 1917, als erste weltweite Gesamtbilanz von 80 Jahren Kommunismus. Er verglich im Vorwort die Ursachen und die von ihm recherchierte Gesamtopferzahl dieser Verbrechen von 100 Millionen Menschen mit denen des Nationalsozialismus und verlangte ihre angemessene historische und moralische Aufarbeitung. Der Titel Schwarzbuch weist es als Sammlung und Dokumentation von Negativbeispielen aus. Er reagierte auch auf das bis 1948 von Ilja Ehrenburg und Wassilij Grossmann verfasste, damals in der Sowjetunion verbotene Schwarzbuch über die verbrecherische Massenvernichtung der Juden. Das Arno Lustiger 1994 unter dem Titel Das Schwarzbuch, der Genozid an den sowjetischen Juden neu herausgegeben hatte. Das Buch wurde rasch ein vielfach neu aufgelegter Bestseller, der in 26 Sprachen übersetzt und weltweit rund 1 Million Mal verkauft wurde. Es wurde unter den beteiligten Autoren in Politik und Medien kontrovers diskutiert, besonders in Frankreich und Deutschland. 2002 erschien ein zweiter Teil in Frankreich, 2004 erschien dessen deutsche Ausgabe. Inhalt: Die französische Originalausgabe von 1997 umfasst 846 Seiten und beginnt mit einem Vorwort von Courtois unter dem programmatischen Titel Die Verbrechen des Kommunismus. Das Buch ist in 5 Hauptteile gegliedert. Die deutsche Ausgabe von 1998 nennt als deren Titel und Autoren 1. Ein Staat gegen sein Volk. Nicolas Wert behandelt in diesem Teil die Geschichte der Sowjetunion von 1917 bis 1956 auf knapp 300 Seiten. Courtois und Jean-Louis Pane behandeln in diesem Hauptteil die Kommentaren und das Verhalten des NKWD im Spanischen Bürgerkrieg. Remy Kaufer behandelt allgemein das Verhältnis von Kommunismus und Terrorismus. In diesem Teil behandelt Andrzej Paczkowski das Verhältnis der Sowjetunion zu Polen, Karel Bartosek zu Mittel- und Südosteuropa. 4. Kommunistische Regime in Asien. Jean-Louis Margolin behandelt in diesem Teil die Zeit der kommunistischen Herrschaft in China, Vietnam, Laos und Kambodscha. Pierre Rigolot behandelt Nordkorea. Pascal Fontaine behandelt in diesem Teil kommunistische Staaten und Bewegungen in Lateinamerika, Yves Santa Maria in Afrika. Sylvain Boulouquet behandelt das sowjetisch beherrschte Afghanistan. Courtois beschließt diesen Hauptteil mit einem Resümee unter dem Titel Warum? Die Originalausgabe sollte ursprünglich auch ein Kapitel zur DDR enthalten. Dieses entfiel jedoch, weil, so der Historiker Hans Mommsen mit Berufung auf Eigenangaben von Courtois, die vorgesehene, aus der DDR stammende Autorin die Politik der SED nicht vorrangig als Terror und Gewalt darstellte. So enthielt erst die deutsche Ausgabe von 1998 ein weiteres Kapitel unter dem Titel Die Aufarbeitung des Sozialismus in der DDR. Darin behandelt Erhard Neubert politische Verbrechen in der DDR, Joachim Gauck vom schwierigen Umgang mit der Wahrnehmung. Den Abschluss bildet wie im französischen Original ein Nachwort des Herausgebers. Die Einleitung sollte ursprünglich François Fourette verfassen. Dieser hatte Kommunismus und Nationalsozialismus 1995 als rivalisierende, aber einander ergänzende und in ihrer Feindschaft zur Bourgeoisie vergleichbare Strömungen, die aus dem Ersten Weltkrieg hervorging, dargestellt und sich dabei positiv an Ernst Nolte angeschlossen. Nachdem Fourette im Juli 1997 verstorben war, verfasste Courtois das Vorwort zu dem Buch selbst. Er stellte heraus, dass Kommunismus sowohl eine Theorie eines idealen Gemeinwesens als auch eine reale Praxis sei, die eine systematische Unterdrückung bis hin zum Terror als Regierungsform eingeführt habe. Die Theorie sei an ihren empirischen Ergebnissen zu messen. Nicht ohne Grund habe sich die Sowjetunion auch auf Vorläufer des utopischen Kommunismus berufen. Um ihre Macht zu konsolidieren, hätten kommunistische Regimes Massenverbrechen zum regelrechten Regierungssystem gemacht. Die Erinnerung an früheren Terror habe die Glaubwürdigkeit und Effektivität späterer Unterdrückungsdrohungen garantiert. Diese Gesetzmäßigkeit kennzeichne alle historischen und bestehenden kommunistischen Regimes. Trotz späterer Abschwächungen belegten Archive und unzählige Zeugenaussagen, dass der Terror von Anfang an ein Grundzug des modernen Kommunismus war. Die Vorstellung, es handele sich nur um das zufällige Zusammentreffen unglückseliger Umstände einzelner Länder oder Zeiten, sei endgültig zu verabschieden. In einer Aufstellung nach Ländern schätzte er die durch Kommunisten Getöteten auf annähernd 100 Millionen. Es handle sich dabei um Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne des Statuts des Internationalen Militärgerichtshofs von 1945, alle dort genannten Verbrechenskategorien, die das neue französische Strafrecht präzisiert habe, treffen auf viele Verbrechen zu, die unter Lenin, Josef Stalin und in allen übrigen kommunistischen Ländern außer eventuell in Kuba und Nicaragua unter den Sandinisten begangen worden seien. Massenverbrechen unter Lenin und Stalin, die ideologisch als Klassenkrieg begründet wurden, besonders Erschießungen und Deportationen von Kosaken, Kulaken und das vorsätzliche Verhungernlassen von mehreren Millionen Ukrainern, seien Völkermord. Hier sei der Klassenmord dem Rassenmord sehr ähnlich. Der Tod eines ukrainischen Kulakenkindes, das das stalinistische Regime gezielt der Hungersnot auslieferte, wiegt genauso schwer wie der Tod eines jüdischen Kindes im Warschauer Ghetto, das dem vom NS-Regime herbeigeführten Hunger zum Opfer fiel. Damit wolle er die Singularität des Holocaust nicht bestreiten, nämlich Mobilisierung und Gebrauch technologischer Spitzenressourcen in einem industriellen Prozess, der den Bau einer Vernichtungsfabrik, Vergasung und Verbrennen der Vergasten in Krematorien einschließe. Jedoch hätten viele kommunistische Regimes Hunger systematisch als Waffe verwendet und mit der angestrebten totalen Kontrolle und Verteilung der Nahrungsmittel nach Verdiensten Hungersnöte herbeigeführt. In einer weiteren Liste führte Kurt Heustern Verbrechen kommunistischer Regierungen auf. Diese könnten auch Historiker mit der juristischen Kategorie Völkermord beschreiben, da diese auch nach den Nürnberger Prozessen auf vergleichbare Massenverbrechen angewandt worden sei. Dabei müsse man, wie schon Robert Conquest es 1968 gefordert habe, den Tatbestand der Komplizenschaft einbeziehen. Es gehe nicht darum, irgendwelche makaberen arithmetischen Vergleiche aufzustellen, eine Art doppelte Buchführung des Horrors, eine Hierarchie der Grausamkeit, die rund 100 Millionen Opfer des Kommunismus gegenüber rund 25 Millionen Opfern des Nationalsozialismus seien. Jedoch ein Faktum. Diese solle zumindest zum Nachdenken über die Ähnlichkeit anregen, die zwischen dem NS-Regime, das seit 1945 als das verbrecherischste System des Jahrhunderts angesehen wird, und dem kommunistischen besteht, dessen Legitimität auf internationaler Ebene bis 1991 unangefochten war, das bis heute in bestimmten Ländern die Macht innehat und nach wie vor über Anhänger in der ganzen Welt verfügt. Ferner erklärte er, die von Lenin erarbeiteten, von Stalin und seinen Schülern systematisierten Methoden lassen an die Methoden der Nazis denken. Nehmen sie aber oftmals voraus, so habe das Reichssicherheitshauptamt dem Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss, einen detaillierten Bericht über sowjetische Zwangsarbeitslager übergeben. Von diesen von Kommunisten eingeführten Techniken der Massengewalthausübung hätten die Nationalsozialisten sich inspirieren lassen. Gegenüber möglichen Vorbehalten gegen solche Vergleiche und Thesen erinnerte Kurt Heuss an Wassily Großmann. Dieser habe beschrieben, wie Stalin die Kulaken als Parasiten und Kindermörder verteufelt habe, um die Bevölkerung für das Massaker an ihnen zu gewinnen. Und dies mit der Ausrottungspropaganda der Nationalsozialisten gegenüber jüdischen Kindern gleichgesetzt. Hieran schloss er die Frage an, warum kommunistische Verbrechen anders als NS-Verbrechen nach 1945 in Politik und Wissenschaft weit weniger beachtet und verdammt worden seien. Dafür machte er eine aus seiner Sicht unangemessene Fixierung auf die Singularität des Holocaust mitverantwortlich. Nach dem Kollaps des kommunistischen Machtzentrums in Moskau solle sein Buch dem Erinnern und Gedenken dieser bisher vernachlässigten Verbrechen des Kommunismus dienen. Kurt Heuss listete in seiner Einleitung Schätzwerte für durch Kommunisten getötete Menschen, auf die er als grobe Annäherungen, basierend auf inoffiziellen Quellen, kennzeichnete. Sowjetunion, 20 Millionen, Volksrepublik China, 65 Millionen, Vietnam, 1 Million, Nordkorea, 2 Millionen, Kambodscha, 2 Millionen. Osteuropa, 1 Million. Lateinamerika, Afrika, 1,7 Millionen. Afghanistan, 1,5 Millionen. Die internationale kommunistische Bewegung und kommunistische Parteien ohne Regierungsmacht. Um Zehntausendste. Ferner listete er vor allem Massenverbrechen in der Sowjetunion und weitere auf. Die Exekution von Zehntausenden Geiseln und Gefangenen ohne Gerichtsverfahren. Die Ermordung von Hunderttausenden rebellischen Arbeitern und Bauern von 1918 bis 1922. Die Hungersnot von 1922, die 5 Millionen Tote verursacht habe. Die Ausrottung und Deportation der Kosaken 1920. Die Ermordung von Zehntausenden in Konzentrationslagern von 1918 bis 1930. Die Liquidierung von fast 690.000 Menschen im großen Terror von 1937 bis 1938. Die Deportation von 2 Millionen Kulaken und sogenannten von 1930 bis 1932. Die Vernichtung von 4 Millionen ukrainischen und 2 Millionen russischen und anderen Bauern sowie kasachischen und kirgisischen Nomaden durch eine künstliche und systematisch verlängerte Hungersnot von 1932 bis 1933. Punkt. Die Deportation von Hunderttausenden Polen, Ukrainern, Balten, Moldawien und Bewohnern Bessarabiens von 1939 bis 1941 und erneut 1944 bis 1945. Die Deportation der Wolga-Deutschen 1941. Die vollständige Deportation der Krim-Tataren 1943. Die vollständige Deportation der Tschetschenen 1944. Die vollständige Deportation der Inguschen 1944. Die Deportation und Ausrottung der Stadtbevölkerung in Kambodscha von 1975 bis 1978. Die langsame Vernichtung der Tibeter durch die Chinesen seit 1950. Ergänzend erwähnte er summarisch gleichartige Verbrechen der Regimes von Mao Zedong, Kim Il-sung und Pol Pot. In den sozialistischen Ländern weitete sich nach der im Schwarzbuch vertretenen Ansicht die Gewalt über Klassen hinaus gegen all die Menschen aus, die als konterrevolutionäre Elemente galten und nicht die kommunistische Ideologie vertraten. So wurden während der Kulturrevolution in der Volksrepublik China und in Kambodscha vorzugsweise die Gebildeten der Oberschicht wie z.B. Ärzte oder Lehrer getötet oder unterdrückt, aber auch politische Gegner aus allen anderen Schichten. Zwar habe es in sozialistischen Regimen keine industrielle Vernichtung wie im Dritten Reich gegeben. Dennoch überschreiten die Opferzahlen der auf kommunistischer Ideologie aufbauenden Staatensysteme weltweit um ein Vielfaches die des Faschismus, da erst ganze Länder durch die Revolution in blutige Auseinandersetzungen gerieten, danach in Begleitung mit großen politischen Säuberungen und gezielt herbeigeführten oder durch gravierende Organisationsfehler verursachten Hungersnöten. Beispiele sind die Kulakenmorde und Millionenmorde allein in der Ukraine, verursacht durch Lazar Moisejewitsch Kaganowitsch oder das System Gulag. Der Grund für die höhere Opferzahl liegt in erster Linie darin, dass der räumliche und zeitliche Wirkungsbereich des real existierenden Sozialismus, insbesondere im 20. Jahrhundert in China, der UdSSR und den übrigen Ostblockstaaten um ein Vielfaches den des Faschismus übertraf. Bereits in der Einleitung behauptet Kurt Heuss, dass die vom Stalinismus getriebenen Genozidvollstrecker 4-mal mehr Menschen getötet hätten als die Nationalsozialisten und fordert, auch dieses müsse gesagt werden dürfen, um die diesbezügliche Ähnlichkeit der beiden Ideologien aufzuzeigen, ohne in den Verdacht zu geraten, eine Hierarchie der Grausamkeit aufstellen zu wollen. Notwendig sei dies, da die kommunistische Ideologie noch immer viele Anhänger hätte und Menschen in der Gewalt entsprechender Regime seien. Kurt Heuss benennt die Versuche der Täter und Anhänger der marxistisch-leninistischen Idee, die kommunistischen Verbrechen zu verschleiern oder zu verharmlosen. Rechtfertigung der die Revolution betreffenden Verbrechen. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Einschüchterung, Diffamierung von Gegnern und Kritikern bis hin zu Morden. Selbstdarstellung als herausragendste Vertreter des Antifaschismus angesichts der Tatsache des sowjetkommunistischen Sieges über den verbrecherischen Nationalsozialismus, wer über das Böse siegt, müsse ins Lager der Guten gehören. Rezeption in Frankreich. In Frankreich distanzierten sich die Mitautoren Nicolas Wert, Jean-Louis Margolin und Karel Bartosek seit Ende Oktober 1997. Noch vor dem Erscheinungsdatum öffentlich von der Einleitung und dem von Kurt Heuss geplanten Titel »Das Buch kommunistischer Verbrechen«. Sie hatten im Vorfeld dagegen protestiert. Margolin hatte der Veröffentlichung erst zugestimmt, als der Verleger mit Entschädigungsklagen drohte. Margolin erklärte am 31. Oktober 1997 in der Zeitschrift Le Monde: Anders als der Nationalsozialismus habe der Stalinismus die Ausmerzung der Klassenfeinde angestrebt. Nicht jedoch von Einzelpersonen oder ganzen Bevölkerungsschichten. Wert und Margolin kritisierten am 7. und 14. November 1997, ob Massenverbrechen zu den zentralen Merkmalen kommunistischer Regimes gehörten. Aus der Ideologie selbst hervorgingen und diese mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt sei, seien legitime Fragen. Diese behandle das Buch aber nirgends mit der gebotenen gründlichen Diskussion. Kurt Heuss vernachlässige eine qualitative Differenz zwischen Kommunismus und Nationalsozialismus. Ersterer sei ursprünglich eine emanzipatorische Ideologie gewesen, die nicht zwangsläufig Terror verursache. In der Sowjetunion habe es keine Vernichtungslager gegeben. Inwiefern kommunistische Lehren zu Massenmorden führen mussten und führten, bleibe entgegen seinem Anspruch unerklärt. Seine Opferschätzungen seien unklar und widersprächen offiziellen Untersuchungen und den Detailangaben zu sowjetischen und vietnamesischen Opfern. Offenbar sei Kurt Heuss davon besessen, seine Gesamtschätzung von 100 Millionen erreichen zu können. Sie selbst schätzten die Opfer kommunistischer Regimes auf 65 bis 93 Millionen. Im Dezember 1997 erklärte Wert: Ein methodisch sorgfältiger Vergleich der Massentode in verschiedenen kommunistischen Systemen sei in dem Buch unterblieben. Ebenso ein Vergleich mit dem Nationalsozialismus. Kommunistische Diktaturen müssten nicht systematisch kriminelle Formen annehmen. Massenhinrichtungen habe es in der Sowjetunion nur in bestimmten Phasen und insgesamt 10 Jahren gegeben. Dass ihre Lager Vorbilder für die Nationalsozialisten gewesen seien, sei unbewiesen. Massenhafte Hungertode von etwa 11 Millionen seien nicht mit etwa 1,5 Millionen in Arbeitslagern umgekommenen und etwa 800.000 Exekutierten gleichzusetzen. Nur wenn man alle verschiedenen Todesursachen addiere, gelange man zu höchstens 15 Millionen sowjetischen Opfern von 1917 bis 1953. Die heutigen französischen Kommunisten hätten nichts mit diesem vergangenen Geschehen in der UdSSR zu tun. Nur Kurt Heuss und sein Verlag hätten eine politische Wirkung des Buchs beabsichtigt, die ihn störe. Ab dem 25. August 1997 hatte die rechtsextreme Partei Front National angekündigt, man werde am 9. November 1997 in Paris einen Nürnberger Prozess gegen den Kommunismus abhalten. Parteiführer Jean-Marie Le Pen wiederholte diese Ankündigung nach dem Erscheinen des Schwarzbuchs. Am 9. November 1997 demonstrierten etwa 1000 Personen in Paris gegen den damaligen Strafprozess gegen Maurice Papon und für einen moralischen Prozess gegen den Kommunismus. Dazu aufgerufen hatte der Front National Abgeordnete Bernard Anthony, der mit Verweis auf das Schwarzbuch Hitler im Vergleich zu Stalin als Baby oder Milchknabe bezeichnete. Der Journalist Pierre Dykes bezeichnete das Buch als Nürnberger Prozess gegen den Kommunismus. Am 12. November 1997 wurde das Schwarzbuch in der französischen Nationalversammlung thematisiert. Mit Verweis darauf verlangten der Parteivorsitzende der UDF François Bayrou und sein Fraktionskollege Michel Voisin vom damaligen Premierminister Lionel Ospin diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die solche Verbrechen unterstützt haben. Gemeint war die KPF, mit der die PSF damals eine Regierungskoalition bildete. Jospin wies den Antrag zurück und erinnerte an die Anti-Hitler-Koalition Frankreichs mit der Sowjetunion. Die KPF habe den Gulag schon verurteilt, wenn auch eventuell zu spät. Aber für mich hat der Kommunismus zu tun mit der Volksfront, den Kämpfen der Résistance, den Regierungen von 1945 bis 1981. Ich bin stolz, dass der Kommunismus in meiner Regierung vertreten ist. Darauf verließen die UDF-Abgeordneten unter Protest das Parlament. Nicht aber die gaullistischen Abgeordneten. Am 3. Dezember 1997 diskutierten Kurt Heuss, der damalige KPF-Vorsitzende Robert Haue, der frühere Gulag-Häftling Jacques Rossi, der ehemalige Berater Michail Gorbatschows Andrei Gradschow, der Sänger Gene Fahad und andere in einer Fernsehsendung miteinander. Kurt Heuss erklärte, er unterstütze Le Pens Forderung nicht, da er Historiker und kein Jurist sei. Haue verurteilte die Verbrechen in der Sowjetunion, die er aber von der Idee und möglichen Zukunft des Kommunismus getrennt betrachte. Fahad verwies auf Kinderarbeit und täglich 40.000 Hungertote und fragte, wann es eine Sendung über ein Schwarzbuch des Kapitalismus gebe. Alle großen französischen Zeitungen und einige Fachblätter beteiligten sich an der Diskussion um das Schwarzbuch. Zum Teil mit Sonderausgaben und Artikelserien, in denen Historiker, Politologen, Philosophen und Schriftsteller Stellung bezogen. Darunter waren Le Monde, Le Figaro, Le Point, Liberation, Human Eye, L'Aquins en Litter, Le Monde Diplomatique, L'Histoire, Commentaire, Le Nouvel Observateur und Sudo Usti manche. Als Kritiker des Schwarzbuchs äußerten sich etwa Gilles Perrault, Lili Marcou, Maurice Ennadeau, Annette Wifourquet, Jean-Marie Colombani. Als Befürworter etwa Pierre Briancon, Jean-Luc Dominach, Laurent Joffrin, Jacques Julliard, André Glucksmann, Jean-François Revel, Bernard-Henri Lévy, Simone Korff-Sauce, Christophe Pomian, Emile Kopfermann.